Die Kinder, die Kinder. Und die Nichtkinder erst. Ruhig, Poesie, verdammter Gaul. Bricht uns im Novembernebel den Hals. Sei ruhig. Das Ufer lang. Sind doch beide müd. Die alten Weiden so grau. Gleich zu Haus, gleich. Nein, nicht Stadtwohnung, Gartenhaus. Die Nichtkinder. Allerhöchster Herrschaft ihre, genauso wie die der Plebejer. Unseres Prinz Konstantins konstante Kindermacherei. Hopp, hopp, hopp, als wäre er der Herzog selber. Und wenn's danach einem Fräulein den Kittel vorn hinaufzieht, ha, der Ärger des Herzogs. Und ich, der in Ordnung bringe. Ich, der Abplanierungsrat, flitzend von Dame zu Dame. Nummer eins, unseres brünstigen Prinzleins geschwängerte Französin. Nummer zwei, seine schwangere Engländerin. Und drittens, diese außerkonstantinische Affäre, diese Nummer drei. Ach, du nacktes deutsches Elend. Mein Kindsmörderin-Akt. Unsere Kindsmörderin in unserem Zuchthaus. Und bei mir liegt's faktisch, ob ruhig, frommer Schimmel, meiner Dichtkunst zu Ehren vom Herzog auf Poesie getauft. Die Sonne ist unter. Vorsicht, Schlaglöcher. Der Wegebau in unserem Lilliput-Land. Behübschung von Dreckstraßen. Nichts, wofür der Geheimrat nicht zuständig wäre. Poesie, wohlkastrierter Schimmelmann. Hast du dir schon einmal mein Dasein überlegt? Scheißig. Schon 34. Heiße Geheimrat, heiße Minister gar. Und hinter meinem Rücken höre ich's. Poet im Speck. Hätschelhans. Dem bläst das Glück in den Nacken. Aber Kinder hat er keine. Frau keine. Frau. Nun ja. Die Baronin. Meine Baronin. Ihre ätherische Liebe. Dass sie mich auf Distanz hält und wie engelhaftesten Entsagungsblicks mir sogar, grad wenn ich anschwelle in paradiesischer Ich-bin-dein-Wonne, mir öfter weigernd das Du sich wegbiegt zärtlich vor nachdrücklicherem Kusse, mir, ich sag's, klag's dir in die Mähne, Poesie, mir nur schmelzende Seele ist, strahlend. Im Tagebuch für sie als Geheimzeichen der kleine Kreis, Sonne. Und er litt doch schon 7 Geburten. 7 Kinderchen. Vom wackeren Baron brav ehelich hineingetan ins kreisrunde Sonnen-O. Und aus dem heraus 7. Ob's mich schmerzt? Was geht's mit mir an? Meine Reine. Meine Meinigste und ihr Einfluss bei Hof, ihr Intrigensavoir, ihre Untiefenkenntnis. Die Baronin hält mich oben wie einen Korkwams. Wahrlich, bin hochdroben. Gegen aristokratischen Widerstand Favorit im Staatsrat. Erster Dichter des Herzogs. So jung er ist, Geschmack hat er manchmal. Auch sowas wie Kriegsminister, Rekrutenaushebungen, Soldatenvermietungen und Krieg auch unser ersoffenes Bergwerk Ilmenau hin. Nicht zu vergessen meines jugendlichen Herrn Familiendreck, aus dem wir ihn heute herausgeritten. Gestern, Serenissimus zwischen Tür und Angel, er schnippte mit den Fingern. Hör zu, Geheimrat. Des stößigen Konstantinchens 2 Mutterschaften deckt er was aus und drückt die Jungfern im Preise. Hauptsache, das fährt gutwillig ab. So, unbedingt heute noch Nachtarbeit, Diktierarbeit. Die Kindsmörderin. besagtes Votum, dass ich nach des Herzogs Befehl und als letzter Votant nach meinen zwei blutwütigen Herren Kollegen, dass ich abfassen soll gegen die Delinquentin. Ach, wartet. Nicht gegen. Für. Für. Hätt beinahe Lust, sie vorher zu besichtigen. Arme Haut. Das Köpfchen schon abgeschlagen, wähnend. Keine Idee noch vom nahenden Retter. Denn als Humanist, Menschlichkeitsplauderer, wie Serenissimus mich oft anzuspaßen belebt. Die Unselige. Und klug begründen mein rettendes Für. Die zwei Todesstrafeneiferer, alte Aktenfurzer, wie geschwind sie ihre schrecklichen Schriftsätze dem Herzog und das Gesicht schmeichelten. Welch böses Wort wieherst du mir? Verstehe nichts. Wozu auch? Hör bei euresgleichen immer weniger hin. Pferd, Rekrut, Diener, Köchin. Euer kümmerlich gesprochenes, alltagserbrochenes, vorbei an meinen höheren Zwecken. Meines Ohrs Affizierung entzieht sich zunehmend Unwichtigem. Vertaube speziellst. Teile mich euch bloß mit, ordne an, klartönend, in einer von Befehlen durchschallten Welt. Hoch droben. Directeur de plaisir. Maskenzüge, Sommers mein Singspiel im nächtlichen Naturtheater, meine möchtegern Schauspieler waren zum Auspfeifen. Der Rittmeister vergaß sein Stichwort, aber das Schlusstableau. Unsere Bauern versteckt in den Büschen und auf meinen halblauten Zuruf mit hunderten Fackeln das Flussufer illuminierend. Poetische Fronen und das helle Vivat ihrer Kinderchen. Niedliche Brut, ließ ihnen zum Lohn frische Semmeln reichen. Bin hoch droben, hab's kommod, Poesie. Brauch in futuro mich zu halten überm Gemeinen gar nimmer mein früheres Dichten, mein sublimeres, ruhmbringendes. Und braucht es dich zu befriedigen, sonst nichts? In der Tat nichts. Sag, unehrliche Antwort am Tage. Nachts, wenn du herumdruckst, oh weh, müsstest mir deinen Tränen vertrauen. Blöd Mann, spöttischer Geiferer Schnauber, dein tanzender Rücken vertreibst mir alle besseren Rhythmen. Lässest meinen Hintern jeden Hexameter Gedanken zerstoßen, grad dass du ihn 1-2 zum Blankvers anregst. Ah ja, bewirke Poesie, dass mein Tasso-Drama, das bisher ich in Prosa bloß skizziert, 1-2, 1-2, dass meiner Backen auf und ab dem Text ins metrische Geleis verhelfe. 1-2, 1-2. Oh, Tasso, mir so qual, so wahlverwandt, gelobt, doch unverstanden zu Ferrara, anno so und so, der du Poeta Laureatus leidend durch hohe Lieb- und höfsche Niedertracht auf mich hast warnend vorgespukt. 1-2, 1-2, ach, sieh auf deinen Schicksalszwilling, welcher, etc. pp. Da wären wir. Husa! Erst mir behilflich, dann dem Tiere. Heran, die Helfer, hierher, alle, leuchtet! Hat ihm das Gartenhaus auch tüchtig durchgeheizt? Nehm einer doch den Mantelsack. Merket, des Mannes schönste Feier ist die Tat. Regt euch, Kinder, bewegt euch, seht mich an, wie ich dampfe. Überhitzter Stube zu dampfen, zu stampfen, zu mampfen. Spüre dich, Erdgeborener. Muss freilich, wenn ich allein speise, an mich halten. Kein Beispiel nehmen an meinem Herrn, frisst wie ein Schwein, pardon. Naja, lernt's noch, ist erst 26. Was? Hey, diese Klarinetten. Philipp, Herr Philipp Seidel. Sag im Garten die Klarinettisten? Wie ich sie bestellt? Oh, mag sein. Solche Ausstaffierung schien mir passend, denn die Baronin und zwei Hoffräuleins waren zur Visite angesagt, so halb und halb. Schickte sie mir denn in der Zwischenzeit kein erklärendes Zettelchen? Bleib, Philipp. Hilfe mich ausschälen, den heißgerittenen Lüstitz nach einem Bad im Flusse. Ach was, Jahreszeit. Enge Stiefel, Vorsicht, hey. Sag, das Fritzchen der Baronin kam's noch immer nicht aus der Stadt herunter? Ich stellte dem Kind doch Pfeffernüsse und eine frische Semmel in Aussicht. Die Klarinettisten? Sag ihnen, ihre Darbietung möchte bescheidener ausfallen, empfindsamer, harmonierend mit des Herbstes Laubfall. Und später, nach meinem Bade, der Akt, unsere Hausübung. Kindsmörderin. Der Aufsatz für den Herzog. Wir werden sein gutes Herz ansprechen. Der Form nach kein Kurialstil, mag keine Paragraphos aufmarschieren lassen, mehr so ein Hinausvoltigieren aus dem Juristentrott. Poetisch. Darlegung meiner Maxime, dass im gefallenen Weibe die aufzurichtende, mit bessernder Strafe wieder auf den Weg zu bringende Schwester zu sehen sei. Schwester. Sag, in der Tat nichts von der Baronin? Nichts auch von ihrem Söhnchen? Versprach die edle Frau mir doch auf einem ersten Zettelchen heute vormittags die Zueignung eines weiteren und dass der Knab es apportiere. Philipp, Papier, Kuvert, ich schreibe ihr. Der Husar soll's sofort. Und, hey, nach meinem Badespaß, der kleine Götze halte mir warme Tücher bereit und, oh. Hier von der Wand, wie es auf den nackten Menschen herniederstrahlt. Komm, lass dich nehmen, du flatternd Band von der Baronin Busen. Seidiges Band. Liebe duftend. Und Schlängle, winde dich mir im Schreiben um die Hand wie dem Hebräer sein Gebetsriemelchen. Mein Engel. Nach aufreibendem Ritte in Politicis, lass mich dir von meinem Garten aus einen guten Abend hinaufsagen und mich in deine Arme sehnen. Und du, ich bitte dich, sag's mir herunter ins Tal, dass du mich liebst, nach mir verlangst. Denn ich selber, Liebste, fühl im Augenblicke, denn ich selber, Liebste, fühl im Augenblicke, fühl, o alter Adam, niederträchtigst, schickst mir in diesem Augenblicke, durchpulst mich, pfui, erniedrigst mich durch das gemeinste aller Signale des Aufruhrs, welch unförmlicher Gedanke, die himmlische so zu begehren. Ach, ach, ach, o Aphrodite, wie dämpf ich den Brand. Zunächst den Brief. Nach mir verlangst, denn ich selber, Liebste, fühl im Augenblicke, ja, man fühlt nichts. Adieu. So. Aber eine liebenswürdigere Coda doch. Ihr dennoch, Beste, schenkst du mir Hoffnung, dich heute noch zu sehen? Der Herzog wünscht Position in jener dir bekannten hochnotpeinlichen Causa Und da wär's mir nicht unlieb, mich mit meiner einzigsten in dem einen oder anderen heiklen Moralpunkt eins zu wissen. Heut Abend also und ewig dein... Nicht übel ausbalanciert. Quer und... ich lache. Noch allerliebst verfesselt durch meiner Göttin Band. Das Verschlungene aufgeküsst. Behutsam. Verzeih. Musst wieder rauf an den profanen Nagel. Bis zum nächsten Zettelchen. Philipp? Der Husar. Er warte bei der Baronin auf Antwort. Und, ach, der kleine Götze. Paulchen mit meinem Mantel. Meinst wohl, es wäre ungesund und zu verwegen, dass ich ungekleidet zum Ufer liefe. Raus mit uns. Du nur frisch voran. Der Nebel ist verflogen. Die Fackel, Kleiner, zwei Schritt vor mir. Genau zwei Schritt. Erquicklich das Gras. A peu près winterliche Sensationen für meine ofenheißen Sohlen. Hübsch kaltes Paradies heraußen, wo die herbstsüßen Mispeln. Hier, schmeck an dieser, wie ihnen der heutige Frost schon nützlich gewesen. Du biegst ab? Zum Wehr doch. Ah, hast den Ratten, die dort allzu frech manövrieren, endlich eine Gefallen gestellt. Na, wenn schon. Zum Wehr. Immer zum gewohnten Badeplatz. Musst mir freilich sorgsam leuchten, damit ich keinem Tellereisen aufs offene Maul stolpere. Denn ein des Geheimrats in der Rattenfalle zerschmetterter Knöchel, das fehlte noch. Man bedenke das Amüsement der Residenz. Die wollüstigen Konvulsionen ihres Zwerchfells. Hofratten, Hausratten, Wasserratten. Possierlich, sag ich dir. Dabei ungemein schädlich. Schon der alte Aelianos erwähnt sie. Ihre Riesenzahl. Infolge ständiger Konkupiszenz. Denen quiekt ständig Lieb im Leibe. Arglose Liederlichkeit allen Rattenvolks. Gleich viel. Denn ob zutiefst unschuldig oder nicht. Wie? Liebe Liebmäuer durchlaucht einzuwerfen? Dass wir solch Gelichter nach Abwägung aller Umstände schon aus Staatsräson? Wie im Votum meiner Herren Kollegen? Nein. Untertänigst nicht anzuraten. Wie durchlaucht könnt ich je auf Tod erkennen. Was? Nichts, Paulchen. Die Ratten. Nur die Ratten und bei der Erle halt. Ach, meinen Fuß, sie, unlädiert noch. Die Fußspitze ins Wasser und die Fantasien des alten Adam ersäuft. Freilich nicht so weit ab von den hilfreichen Wurzelknorren des Ufers. Mit diesem Sprunge. Ja, erschauder nur, Selbstquäler. Aber Lobpreise auch, umgriffen bis zum Kinn vom anderen Elemente, die wohltätige Folge des Schocks. Kneift er uns doch allemal die tierischeren Säfte ab. Und bis hierher durchs Rauschen des Wehrs die linde Musik. Wunderliche Idylle. Und du, Mond, Nachtfreund, entziehst dich dreifach. Triefhaar, Geäst, Gewölk, dem Aufschauenden. Doch sieh, auf dem Hügel meiner Sonne haus. Seh ich's? Sollte wohl. Irgendwo hinten links meine Stadtwohnung und rechts die Silhouette ihres Hauses. Undeutlich. Wohl kaum das ersehnte Lichtlein, die Kerze Hoffnung, ihre Aviso-Kerze, ihre Er ist weg, ihre Du kannst kommen, Kerze. Ja. Für mich friert sehe ich schlecht. Bist du's, Paulchen? Mir die Hand gereicht. Heia, wer jetzt fast über die Wurzeln auf etwas Weiches. Ha! Eine Falle, schon zusammengeklappt, schon hingerichtet. Weibchen. Kleineres Tier. Lauf vor ins Gartenhaus. Vergiss die Ratte nicht. Leg sie mir aufs Schneidebrett. Gut. Ha! Neuer Adam. Der Kindsmörderin-Akt kann warten. Dieses Brechmittel nehme ich später ein. Mein Dolch hingegen, wie er sich mir in die Hand drängt, mich hinweist auf Schneidebrett und Rattenweibchen. Der Dolch, so kostbar er ist. Verteufelte Gabe des Herzogs. Denn damals, nach einer besonders erfolgreichen Hetze, 11 Sauen hatte er erlegt und hernach erst, als er zu meinem Verdruss im Heustadel, wo wir nächtigten, eine keineswegs spröde Dorfschöne unverzüglich zu besiegen begann, ach, in der Finsternis jene unedelsten Geräusche stundenlang direkt neben mir und ohne meines Hüstelns und Räusperns zu achten, worauf er dann am Morgen, die bisher Ungesehene, hatte sich auf seinen Wink schon entfernt, übrigens, als ich ihr nachblickte, abscheulich, Elefantenwaden. Er aber stieß mich vertraulich an und schenkte mir das Ding. Ehre, Demütigung. Tja, warum sollte ich ihn nicht gebrauchen fürs lehrreiche Rattengeschäft? Beruhigst mich, Ratte. Härtest mich ab gegen noch üblere Fratzen. Durch Haar und Haut, Gedärm, Grip, wenn ich mich mit der Klinge durchfinde. Ja, ich anatomiere gern. Zum Aufschlitzen bauchwärts, die Spitze eingesenkt in ihre Leibesöffnung und oh, an der Wand, das mir so liebe Busenband. Es bewegt sich. Fächelt Wald auf, einverständig zu meiner Führung des Instruments, als höbe sich ihre Brust darunter. Bisschen Kot weggequetscht. Fremde Welt, wie es aufquillt auf dem Brettchen. Und meine eigene verfratzte Rolle im Weltspiel? Als ich noch sehr jung war, habe ich's immer mit einem lebendigen Menschen getan. Mit mir. Nur probiert, ansatzweise. Ich war nicht glücklicher als heute. Wahrhaftig nicht. Und einen wohlgeschliffenen Dolch, ich besaß auch damals einen, den legte ich an mein Bett. Und nachts, wenn ich ihn auf Ehre und Gewissen nach dem Tod befragen wollte, griff ich ihn mir und senkte behutsam. Philipp, ja? Vom Husaren. Rück's in den Lichtschein. Welche Farbe? Rosa? Wenn ja, signalisiert's eine Einladung. Ist's rosa? Leg's nur ja ins Saubere. Und mir sofort. Danke. Merktest meine Worte und den Brauch, das Becken, die Finger zu reinigen. Auch ein Bürstchen sowie das feine Rosenwasser. Denn wäre doch unschicklich, das siehst du doch ein, Philipp. Wie wäre barbarisch, wenn meiner empfangenden Hände Duft nicht mit des Billettchens Couleur korrespondierte. Das Rattenbrett hat mich heute ausstudiert. Räume die Wissenschaft weg, ehe sie zu riechen beginnt. Und für die Reste mache der Bursche draußen einen Platz aus, wo der Fuchs sich zu bedienen weiß. Und ich Ach, das Zettelchen. Gebenedeite Schriftzüge. Hey, fragt mich denn keiner, ob ich nicht der Glücklichste bin? Oh, Rosa, dachte ich mir kürzer. Ach, Teufel auch. Keine frohe Verkündigung. Und warum tut sie das immer wieder? Herr Sie, bester Herr Geheimerat. Geheimerat und Herr Sie. Mein Wille heute abends wäre, wie Sie ersehen, durchaus rosa, aber... Befremdliches sei vorgefallen. Befremdliches? Und daher leistet sie in meinem Interesse heute abends dem Herzog und der Herzogin Gesellschaft, und zwar im Palais Vittum, um dort das Schlimmste abzuwenden. Eine Basiliskenintrige. Und sie weiß angeblich, dass die allerhöchste Person in einem Anflug übelster Laune sich über Sie, Herr Geheimerat, ungnädig geäußert. Ach, wem denn gegenüber? Und scheint Serenismus in der morgigen Sitzung des Geheimen Konzils die, wie Sie's in Ihrem Zettelchen an mich genannt, hochnotpeinliche Causa zu einer Kabinettsfrage machen zu wollen? Er werde, sagt man mir, auf Einhelligkeit des Urteils bestehen. Und wenn ich querstimme? Ach, Engel, du sitzest einem Hundegerücht auf. Der letztlich hochdenkende Junge, mich schassen, weil ich meinem humanen Dämon gehorche, tut er nicht. Nie, oder? Ich sorge mich aufs Äußerste, teurer Freund, begebe mich daher rasches ins Palais und meint, es wäre politisch, wenn auch ich, wie zufällig ins Palais Vittum, den Herzog anwedeln. Und auch für Sie sei es ja außerdem keine Frage. Aha. Für mich außer Frage, dass dies von Ihnen abzufassende geheimrätliche Votum der Moral nicht entraten wird, wodurch auch der dem Lande zu wünschende staatsräsonable Effekt, die Abschreckung des Volkes... O Engel der sieben Geburten, Erzengel, unerbittlich wie meine zwei Mitwortanten. Und letztlich, Herr Geheimerat, Ihre eigene mir unendlich teure Person aufs Spiel zu setzen für die Rettung einer Unwürdigen. Mit warmem Händedrucke, mit Schwert, aber ohne Kuss. Schwester, Schwester. Falls ich partout nicht auf Tod erkenne, warum sollte der Herzog mich wegschelten, wegtun, abtun? Des Mannes schönste Feier, die Tat. Die Tat will heißen, die Gute. Deren bedenkliche Folgen für den Mann selbst will er vor sich bestehen, er nie bedenken darf. Sag ich ihm direkt im oben im Palais, in Ihrem Beisein. Oder besser erst ihr selbst, falls ich sie doch noch zu Hause... Philipp, die Stiefel! Ich bin der Lächerlichste. So vor Ihrem Haus. Nutzlos. Stiehl ich endlich fort aus dem Mondschatten des Ahorns. Ihr Zettelchen sagte, sie gehe gleich ins Palais. Was verweilst du vor Ihrem Hause? Starrst ja doch keine Kerze hinein ins obere Stockwerk. Gehe du manierlich weiter. Und wohin? Ins Gemütliche meiner Stadtwohnung. Nein, der Akt liegt im Gartenhaus. Oder doch ins Palais, den Herzog anwählen. Hauptsache, du gehst. Denn das fehlte noch. Man erkennte dich hier, vorm Haus der Baronin. Und he, stellt euch vor, gestern der Geheimrat als Fenstersteher in seiner eigenen Gasse, aber nicht vom eigenen Stadthaus, sondern, na, wollte vielleicht, haha, den Ehemann erpassen. Diese Meute, sie sähen mich als Monstrum, als Satyr, lachten, als ob bös Abenteuerliches zu finden wäre in... So schrieb ich's einmal schon, bös Abenteuerliches zu finden wäre in solch sanftem Zuge, der Mensch zu Mensch hinzieht. Unser bürgerliches Leben, unsere falschen Verhältnisse, das sind die Abenteuer, das sind die Ungeheuer. 8 Jahre schon wind ich mich dadurch, ziehe meine Seele ein wie ein anderer den Bauch. Vertrautes, kotiges Nest, glitzernde Drecksresidenz. Wie fügsam ich sie durchtrotte. Bin mein eigener Schimmelpoesie. Gute Haferstation. Meine Weltrolle. 8 Jahre mich hier tüchtig gemacht. Mich equipiert mit Erfahrungen, die kein deutscher Dichter sonst hat. Vom Herzog die einmalige Bürde lohnender Obliegenheiten aufgeladen, von ihr lieblich hineingeleitet in mir vordem entfernteste Gefühle und Zustände. Und das jetzt lassen? Das Land, wo du alle Glückseligkeit gefunden, die ein Sterblicher sich erträumt, wo du zwischen Behagen und Missbehagen in ewig klingender Existenz schwebst, wo sie mir doch ist, sie, meine Sinne gehören ihr so zu eigen, dass nichts in mich ein kann, ohne aufzustrahlen in ihrem Lichte. Jetzt aber die harte Probe. Für wen eigentlich zeigst du Charakter? Was eigentlich verlorenes Hundchen, Weltverlaufenes, zwingt dich, dermalen laut zu geben? Wie bin ich dunkel über mich? Gesunde Liebesfreuden, wie du sie zu surrogieren gelernt, einerseits platonisch, du besingst sie, der Hof rühmt deine tiefgefühlten Hochzeitskarmen, und andererseits, naja, unrühmlichst. Selbstigst, scheißig. Ist dir wehmutsvoll träumig? Ach, wartete auf dich doch im Haus inmitten toter Habe ein dir eigentümliches Frauchen. Ein Schatz, der dir die Nacht zur schönen Hälfte des Lebens macht. Die Kinderchen zumal, so einem Äffchen, aus geliebtem Busen, quillt ihm Milch zu und du... reichst ihm eine frische Semmel. Vertan. Versäumt. Da vorn, Pfeifchen geführet, Trommel gerühret, soldatischer Rumor des Herzogs Illusionen. Heerführer im Ausland möchte er werden, offeriert sich allenthalben, 26 und noch keine Schlacht geschlagen, dieser müsst vor ihn hin, ihm alle autokratische Hundsfetterei zu Schandreden, Menschlichkeit, mannhaft auftreten, lutherisch, kann nicht anders, Sire, ihn erziehen oder selber versumpfen, das ist ja die Frage, auf des Dolches Schneide. Will er den Freund verstoßen? Wehe dem, der von großer Herrengunst sich ins Freie locken lässt, ohne den Rücken gedeckt zu haben. Er freilich, ach, er weiß doch, wie ich zum Kindsmord stehe. Weiß es seit meinem denkwürdigen Vortrage, als dort, genau dort, im Palais Wittum, Tafelrundenzimmer. Dort las ich ihnen damals vor, was ich zur Tragik des Kindsmords denke, dachte, Jugenddrama, hingehauen, fragmentarisch, doch, dies schmeichle ich mir, mit ästhetisch einwandfreier Katastrophe. Wahnsinn der schuldlos schuld'gen Kreatur, Shakespeareig. Ha, wie ich das Mägdlein an Ophelia maß und es con gusto, ohne grobe Vorzeigung des Henkers, ließ ich's zugrunde gehen, fein herzzerreißend. Die Fräuleins. Und auch er. Er. Meine Augen nahmen's verstohlen wahr, während sie übers Geschriebene liefen. Auch er war damals erst 19. Auch er drängte feuchteste Empfindung schon bald nicht mehr zurück. Und wie mir dann die Herzogin huldvoll ihr gesticktes Mouchoir lieh, weil auch ich beim doch sehr angreifenden Vortrage mich zwischendurch ausschnauben gemusst. An jenem Abend geriet Autokratie zur schönen Tränenrepublik. Und ich, zur letzten Szene, gebot ich allen, auch dem sanft zerfließenden jugendlichen Herrscherpaar, durch Handaufheben Einhalt, damit ihnen in der eintretenden lautlosen Stille der todgeweihten nächtliches Gestammel vom verlorenen Jungfernkranz bis zum bevorstehenden Schwertstreich, der ihr den Kopf absetzen wird, damit ihnen das schneidender in die Fantasie fahre. Ach, ich bin so jung. So jung. Und war schön. Wie ein armes, junges Mädchen. Tag. Es wird Tag. Der letzte Tag. Und mein Kränzchen, hörst du, die Bürger schlürpfen nur über die Gassen. Hörst du, die Glocke ruft, krack, das Stäbchen bricht. Es zuckt in jedem Nacken die Schärfe, die nach meinem zuckt. Ha! Und wie es ihnen hineinfuhr, auch ihm zuckte es. Er duckte den feisten Bubennacken. Damals wähnt ich, ich hätte ihn ewig fürs Reine, Hohe gewonnen. Und stapfe nun, wo bin ich? Noch kotiger, Drecklabyrinth in Nachbarschaft des Palais, Plebejerviertel. Hinten das Waisenhaus. Und wenn ich weitertappe, müsst in der Zuchthausgasse stehen. Stinkt, stinkt. Den Klopfring am Tor ertasten und donnert ja lauter, als der Gestank widerlich ist. Oh, der gesunde Instinkt meiner Füße. Bevor ich im Gartenhaus die Rettungsaktion angehe, schriftlich, sind sie's einfach praktisch angegangen. Lassen mich am Orte Kraft einatmen zur Tat. Einatmen, naja. Des Mannes schönste Feier. Heda! Na endlich! Hey, sperr er auf! Murrt da drin herum. Erkennt er mich nicht durchs Guckloch? Versteht er nicht Deutsch? Bocodio! Maledizione! Verpresto! Wit, wit! Ne verstande wu? Aufgesperrt, aber wieder mente! Forza! Na also. Na, na, na, schon gut. Erspar er sich seine Bücklinge. Aber eine tüchtige Lampe. Die vor seiner Kerkermeisterstube, die nehme ich derweile. Bin willens, die vom Schmied ins Eise schlagene Kindsmörderin zu inquirieren. Dort die Treppe hinab? Gut. Find das Verlies allein. Brauch seine Schlüssel nicht. Auch ihn nicht mehr. Und nun? Mit aufgereckter, schwanker Lampe die Schatten vor mir herzutreiben. Hinunterzutreiben die glitschigen Holzstufen. Den Ärmel nicht schinden am löchrigen Gemäuer. Krötengeheg. Rattenrevier. Kindsmörderin. Armes Ungeheuer, an dem die falschen Verhältnisse sich so mörderlich ausgewirkt. Kindsmord. Die selbst holt er ein. Realita, nachdem du deine tierliche Kunstfigur längst acta gilt. Acta? Solltest dem Herzog darlegen, dass, wenn ich befreite vom Aktenkram, ihn neu dichten, meinen türmisch hingegitterten Urgesang. Rettung der Sünderin oder, wenn schon hingerichtet sein muss, dann nur mit gehöriger Verklärung. Ah, vorn. Schnödes Eisengestänge. Jetzt leichter deine Schritte, Monsieur. Liebenswürdiger dein Auftreten. Polternde Annäherung verstöre die Ärmste nicht noch mehr, wenn sie schlaflos jeden Unbekannten anbangend mit hohlem Aug, das doch den Himmel einst gesehen in einem unseres Geschlechts, zurechtgezupft doch das Jabot, rührt sich nichts. Sehe auch kaum. Zebra-Lichtmuster bloß im Menschenkäfig. Scharfer gespäht. Der Unratkübel. Von schimmelig aufglänzender Wand die Kette herab ins faulige Stroh und... Oh. Horch. Aus dem Winkel der Verzweiflung stöhnen. Nein. Schnarcht. Schnarcht? Schnarcht, dass das Stroh rauscht. Wartet nicht grad hold auf Menschenfreund und Gnadenbringer, aber voyons, lumpichter Kittel. Und darunter? Ah ja. Mag's aber so gar nicht sehen. Plumpe Füß. Aufgeschwollene Ader noch von der Schwangerschaft. Kindsfüß. Unsaubere. Verschnarcherin meiner Visite. Dreht sich jetzt. Zottelhaar verdeckt beinahe. Ah, verleidet jede Lust des Schauens. Breitestes Nasenloch. Klaffende Schnarchlippen. Als käme aus ihr des Kübels Gestank. Sag, wie schwindelst du dir die Gnadenwürdigkeit dieses alle deine Sinne beleidigenden Geschöpfes vor? Gesetzt, du rettest sie. In welch eklig neues Elend. Dich, nur weil's eine aus dem Volke ist, dich verpoetisieren am unpassenden Objekte? Volk und Volk, Volk in der Idee, mystische Volkheit rein, wahr, unschuldig, aller Hinneigung wert, Volk hingegen vereinzelt, vulgär. Aus Humanität geschöpfte Einbildung wollte triumphieren übers Wirkliche. Und, Herz oder Herr, die Neuung auf viel setzen, ging denn je den Drachen an für eine fertige Prinzessin? Kehrt, Retre, deine Stiegenheiten, Luft. Luft. Ein Tal schickt gute Luft in meine Stube. Heimelige Nachmitternacht, tackende Uhr, Wehr des Ilmflusses, auch der anregende Musikus noch. Philipp! Ja, ja, der Akt. Ja, ja. Aber zuvor, das Myramidenöhrchen dünkt mich, schaut kümmerlich drein. Er regiert sich so unbefriedigt. Nein, das Votum schreibe ich mir selber. Danke. Der Akt. Die ellenlangen Tungen meiner zwei Herren Kollegen, wie begründen sie ihre Bittlichkeit? Ich stimme ihnen sowieso bei. Und das, doch Artist, schön gewunden, schön gebaut, in einem Satz. An den Anfang Serenissimo sichtbarlich zu gefallen, das Adverbium untertänigst platziert. Untertänigst. Und dass ich mit den beiden vorliegenden Quotis völlig übereinstimme. Und schließlich den Spruch selber. Dass ich, so kann ich umso weniger zweifeln, selbigen Votis in allen Stücken beizutreten und zu erklären, dass auch nach meiner Meinung rätlicher sein möchte, fehlt streng genommen ein S und das Komma. Ach, Haupt- und Gliedsatz korrekt voneinander zu trennen in einer Frage, wo das Richtschwert trennt, so kann ich umso weniger zweifeln, selbigen Votis in allen Stücken beizutreten und zu erklären, dass auch nach meiner Meinung redlicher sein möchte, die Todesstrafe beizubehalten. Untertänigst Todesstrafe beizubehalten. Hast tatsächlich geschrieben. Ort, Datum, haben schon Dienstag. Weimar, den 4. November 1783. Johann Wolfgang Goethe. Schaut dich sonderbar an. Hast wahrhaftig geschrieben. Für alle Zeiten. Philipp! Nimm das, falls in den Akt hinein, und dass ihn der Herzog in der Früh schon hat, noch ehe er mit mir ins geheime Conseil sitzen geht. Gute Nacht, Philipp. Entkleide mich selber. Gute Nacht. Hast's geschrieben. Und wer erfährt sie? Der Herzog, die zwei Votanten, Geheimrat Fritsch, Geheimrat Schnaus. Philipp? Verschwiegen. Und in der geheimen Kanzlei? Ein paar Tintenlecker, verschwiegen auch die. Und sie? Aber sie riet dir's doch. Wird dir's vergelten, seeleninniglich, dass du dich nicht aufs Spiel gesetzt. Wohlgetan. Ihr Busenband macht mich lachen. Im Aufwind. Deutlich. Rechenschaft wem? Kapitel Ausnahme mal. Zu billiger hier. Dickes Wirken. Ein Staatsmann und Dichter. Hier Amts. Hier Orts. Und ich. Oh Mensch, sagt Nigo, der Weltverstoß, nichts vorzuwerfen, gilt der Nachsicht, Kleinigkeiten aufopfert dem Gesamtwohl, das er selbst ja befördert. Ach, ach, ach. Mir ist traurig. Wehendet sich noch ein sehr junger Mensch war, als ich oft meinen Dolch befragte. Und der funkelt wie je, gereinigt, entrattet. Und wenn ich das Licht auslösche, will ich versuchen, komm, versuche ich, die alte Neugier, freilich nicht zu weit getrieben. Ob es mir wohl gelingen möchte und wie tief deine Spitze mir in die Brust. Todesstrafe untertänigst. Ein Fall aus Goethes amtlichen Schriften. Hörspiel von Fritz Herrmann. Darsteller Markus Beusen, Schnitt Hertha Schumlitsch, Ton Gerhard Wieser, Musik und Regie Georg Hernstadt. Produktion ORF Wien 1995. Dem Kindsmord Einhalt tun, juristische Betrachtungen aus dem 18. Jahrhundert. Der Historiker und Archivar Robert Meyer zitiert unter anderem Johann Heinrich Pestalozzi, der sich intensiv mit überkommenen Urteilen und der damaligen Strafbemessung auseinandergesetzt hat. Pestalozzi forderte ein Überdenken gesellschaftlicher Zustände. Kindermord. Träum ich oder wach ich? Ist sie möglich, die Tat? Geschieht es wirklich, das Verbrechen? Kindstötung. Die Tötung des neugeborenen Kindes durch die eigene Mutter. Ein Verbrechen, das größtes Entsetzen auslöst und fassungslos macht. Wie ist sie möglich, diese Tat? Das fragte sich im Jahr 1780 auch der Schweizer Pädagoge und Sozialreformer Johann Heinrich Pestalozzi, aus dessen Schrift über Gesetzgebung und Kindermord unter anderem zitiert wird. Kindesmord galt in der frühen Neuzeit als die furchtbarste aller Gräueltaten. Der Kindesmord war ein Verbrechen gegen die Natur. Schließlich versorgten selbst die Tiere ihre Jungen und töteten sie nicht. Außerdem verstieß er gegen das fünfte Gebot, du sollst nicht töten. Kindesmord war besonders grausam, denn Neugeborene waren vollkommen unschuldig. Und der unschuldigen kleinen Seele wurde auch noch der Weg ins Himmelreich verwehrt, wenn die Mutter das Kind heimlich zur Welt brachte, es tötete und den Leichnam ohne Taufe und christliches Begräbnis vergrub. Deshalb gab es für Mütter, die ihr Kind getötet hatten, nur eine Strafe, den Tod. Verhüll dein Antlitz, Jahrhundert. Europa, was bringt deine Gebärerin zum Mord ihrer Kinder? Woher quillt die Verzweiflung im Busen des Mädchens? Im Zeitalter der Aufklärung änderte sich der Blick auf das Verbrechen. Man fragte sich nun, wie war ein solches Verbrechen möglich? Die Täterinnen und ihre Lage gelangten ins Zentrum der Debatte. Woher kam die Verzweiflung, die Mütter dazu trieb, ihre Kinder zu töten? Bei seinen Sinnen tötet ein Mensch sein Fleisch und Blut nicht. Und ein Mädchen, das bei Sinnen ist, erwürget nicht seinen Geborenen. Für Pestalozzi waren die verzweifelten Mütter nicht bei sich. Sie waren nicht zurechnungsfähig. Aber wie sollte man sie dann bestrafen? Die Todesstrafe konnte jedenfalls nicht richtig sein. Steck ein das Schwert deiner Henker, Europa. Es zerfleischet die Mörderinnen umsonst. Vergebens fließt das Blut deiner Kindermörderinnen, Europa. Lass deine Herrscher aufheben die Ursache ihrer Verzweiflung. So wirst du ihre Kinder erretten. Pestalozzi sagt, die Gesetze sind falsch. Wer den Kindesmord verhindern und die Kinder retten will, der soll nicht die Mütter hinrichten, sondern die Ursachen ihrer Verzweiflung beseitigen. Das war neu und führt ins Zentrum der geistigen Umwälzungen, die man schon im 18. Jahrhundert als Aufklärung bezeichnete. Umwälzungen, die auch das Strafrecht und die Behandlung der Kindsmörderin vor neue Herausforderungen stellten. In Weiten war die Bestrafung der Täterin wichtiger als die Frage nach den Gründen ihrer Tat. Das Gesetz Karl IV. Aus dem Jahr 1932, das als Karolin war, überhaupt großen Einfluss ausübte. Bleib ihr Kind, das Leben empfangen hat, und durfte sie ertränkt werden. Wo aber solche Übel oft geschehen, da sollen die boshaften Weiber lebendig vergraben oder gepfählt oder vor dem Ertränken mit glühenden Zangen zerrissen werden, um größere Furcht zu erzeugen. Ertränken also oder lebendig vergraben, das waren die Strafen. Sie richteten sich gegen den Körper der Delinquentinnen und standen außer Frage. Die Täterinnen hatten Gottes Ordnung und das Gleichgewicht der Schöpfung verletzt. Das Verbrechen musste gesühnt und das Gleichgewicht wiederhergestellt werden. Das war das Ziel der Strafe. Daneben ging es aber auch damals schon um die Verhinderung weiterer Taten durch Abschreckung. In Gegenden, in denen Kindstötungen häufig vorkamen, sollte die Bestrafung härter ausfallen. Denn das Vergraben bei lebendigem Leibe war in der Vorstellung der Zeit eine härtere Strafe als das einfache Ertränken. Um eine abschreckende Wirkung zu erreichen, musste die Bestrafung öffentlich durchgeführt werden. Es sind nicht nur die Strafen dieser Zeit, die uns heute erschrecken, wie Vierteilen, Rädern, Pfählen, Verbrennen, Vergraben, Ertränken, Enthaupten, Erhängen, sondern auch die Art ihrer Durchführung. Es entwickelte sich eine regelrechte Strafzeremonie, ein Theater des Schreckens, das ein großes Publikum anzog und die Bestrafung zu einem öffentlichen Spektakel machte. Die Geschichten von Kindsmörderinnen wurden in Drucken und grafischen Blättern geschildert und verbreitet. Eine frühe Form von Gewaltdarstellung in der Literatur, legitimiert als warnendes Beispiel. Der Titel einer Druckschrift von 1733. Ausführliche Beschreibung eines entsetzlichen Kindermords, welchen Anna Margareta Waldmann, eines Schneiders Ehefrau, an ihren 4 leiblichen Kindern sehr boshaftiglich und erstaunend verübet, nebst der wohlverdienten Exekution oder Hinrichtung, so an dieser Kindermörderin solcher Taten halber vollzogen worden. Nicht nur Hinrichtungen wurden als öffentliche Strafrituale durchgeführt. Das an den Pranger stellen, das für alle sichtbare Bloßstellen, war eine übliche Strafe für sexuelle Verfehlungen. Und eine solche hatte für jeden sichtbar eine Schwangere begangen, die nicht verheiratet war. Pestalozzi zählt verschiedene Strafen auf, mit denen Unzuchtsdelikte bestraft wurden. Man nannte sie damals Hurenstrafen. Der Elenden werden um den Hals eiserne Ringe geschmiedet, klingende Schellen hangen ihr hoch über den Kopf und sie muss die Straßen reinigen, mit den Händen den Kot wegtragen. Andernorts werden sie mit aus Stroh geflochtenen Kränzen und Zöpfen, mit Trommeln und Pfeifen herumgeführt. Und man erzählt von Orten, in denen die Bürgersknaben das Recht haben, ihnen eine Stunde lang Kot und Hühnereier ins Antlitz zu werfen. Kot und Hühnereier konnte man abwaschen, aber Spott und Schande blieben an den Betroffenen hängen. Die Strafe bei Unzuchtsdelikten ging gegen die Ehre der Übeltäter. Ihr Körper wurde mit verächtlichen Symbolen versehen und öffentlich ausgestellt, um die soziale Position der Gesetzesbrecher für alle sichtbar zu ruinieren. Sie ging zu Schanden. Die öffentliche Hinrichtung des Körpers von Kindsmörderinnen war da nur die konsequente Endstufe dieses Strafgedankens. Aber war öffentliche Bestrafung überhaupt sinnvoll? Solange der Sinn der Strafe in der Sühne des Verbrechens bestanden hatte, stellte sich diese Frage nicht. Je mehr Menschen die Sühne sahen, desto besser. Im 18. Jahrhundert aber verschob sich der Blickwinkel. Was sollen Strafen, fragte man und antwortete nun, der Sinn von Strafen ist, neue Verbrechen zu verhindern. Hierfür waren öffentliche Strafzeremonien aber wenig geeignet. Der Italiener Cesare Beccaria lehnte 1764 in seiner einflussreichen Schrift von den Verbrechen und von den Strafen die Todesstrafe in den allermeisten Fällen als unangemessen ab. Denn die abschreckende Wirkung öffentlicher Hinrichtungen hielt nicht lange vor. Wurde bei solchen Strafritualen nicht gerade die Gewalt öffentlich vorgeführt, die eigentlich eingedämmt und aus der Gesellschaft verbannt werden sollte? Führt nicht jede sichtbare Gewalt das Risiko der Nachahmung mit sich? Das waren Fragen des 18. Jahrhunderts, die heute in der Diskussion um Gewaltdarstellungen in den Medien wiederkehren. Pestalozzi verwarf die Todesstrafe für Kindsmörderinnen mit ähnlichen Argumenten. Ein kalter Streich macht die Sache und dann ist's aus. Das ist das Bild, welches die Unglücklichen von den Gefahren der Todesstrafen haben. Außerdem gelte, wenn der Grad des Verbrechens mit dem Tod bestraft, wenn des Volkes groß ist, so halten sich diese unglücklichen Gemeinden desselben für nicht fähig, sie sichern. Öffnen helfen also nicht neue Kindern. Abgang durch Todesstrafe funktioniert. Kritik an den Öffnen hatte Folgen. Sie wurden als barbarisches Spiel empfunden. Fürchterlich für kultivierte Menschen, die auch noch feststellen mussten, wie zu solchen Anlässen das einfache Volk zusammenlief, um im Entsetzlichen Vergnügen und Unterhaltung zu suchen, wie ein Zeitgenosse 1837 schrieb. Im späteren 19. Jahrhundert fanden Hinrichtungen schließlich ohne Publikum statt. Das Theater des Schreckens schloss seine Pforten, jedenfalls auf den Hinrichtungsstätten. Der englische Historiker Richard Evans bemerkt in seinem Buch über die Todesstrafe in der deutschen Geschichte, etwa zur selben Zeit seien die Gerichtsverhandlungen öffentlich geworden und die Blütezeit der Gerichtsreportagen und der Kriminalromane habe begonnen. Ein anderes Theater des Schreckens öffnete also, diesmal in den Medien. Pestalozzi wollte Mittel und Wege finden, Kindesmorde zu verhindern. Der Schlüssel war in seinen Augen die Situation der Täterinnen. Warum begingen sie überhaupt ihr Verbrechen? Wie konnte man sie bessern und so weitere Taten verhindern? Was war ihre Motivation und was folgte daraus für die Strafe? Diese Frage rückte in den Mittelpunkt der Überlegungen. Pestalozzi fragte sich, woher quillt die Verzweiflung im Busen des Mädchens? Verzweiflung, der zentrale Begriff. Eine Mutter, die nach der Entbindung ihr Kind tötet, befindet sich im Zustand der Verzweiflung. Verzweiflung äußert sich oft gar nicht in wilden Taten. Sie ist oft bloße Verwirrung des Kopfes, bloße Abschwächung der Kräfte, der Gedanken und Sinne. Die Wirkung der Verzweiflung ist gedankenloser Unsinn, namenlose Verstockung und tierischer Mangel an Vorsicht. Und wo ihr dieses sehet, mit tiefer Beklemmung und Schwäche begleitet, so saget nicht, dass wirklicher Vorsatz die Hand der Elenden geleitet, die ihr Kind getötet. Eine Verzweiflungstat also. Wir würden heute sagen, eine Tat im Affekt. Eine Tat, für die die Täterin nicht verantwortlich ist. Pestalozzi stellt sich nun die Frage, wer ist schuld an einer im Affekt begangenen Tat? Wer führt die Hand der Elenden, die ihr Kind tötet, wenn es nicht die Elende selbst ist? Das ist die Frage nach den Ursachen des Kindesmords. Und es ist die entscheidende Frage, wenn Kindstötungen verhindert werden sollen. Denn wer ihre Ursachen kennt und beseitigt, der darf hoffen, den Kindesmord selbst zu beseitigen. Pestalozzi gibt mehrere Gründe an. Dazu gehören die Strafen auf eheliche Schwangerschaft und vorehelichen Geschlechtsverkehr. Die Unzuchtsstrafen bestanden nicht nur in Geldbußen, die für Angehörige der Unterschicht oft unerschwinglich waren, sondern brachten die Betroffenen auch in Schande. Die Angst vor dieser Schande ist es gerade, so Pestalozzi, die die unglücklichen Frauen dazu bringt, ihre Schwangerschaft zu verbergen und die Neugeborenen zu töten. Die Strafen gegen Unzucht bewirken geradezu den Kindesmord. So werden unweise Vorbeugungsgesetze oft entscheidende Quellen größerer Übel. Auch die Armut der Betroffenen war für Pestalozzi eine Ursache der Kindesmorde. Die Tötung der Neugeborenen war ein typisches Dienstmädchen- und Mägdedelikt, begangen von unverheirateten Frauen in unsicherer Position. Ein uneheliches Kind bedeutete für sie oft den Verlust der Stellung und der weitere soziale und finanzielle Abstieg war vorprogrammiert, ganz zu schweigen von dem lebenslänglichen Stigma der unehelichen Geburt für das Kind. Aber Pestalozzi sah mehr als das rein finanzielle Argument. Denn Kindstötungen gab es auch in besseren Kreisen, sogar in den Palästen des reichen Bürgers und den stolzen Häusern des Adels. Hier fehlte es nicht an Geld. Hier herrschte ein falscher Ehrbegriff. Der Name Familienehre ist das Zeichen dieser Gräuel. Und der rasende Vater und die wütende Mutter verstopfen die edelgeborenen Herzen gegen die elende, um Erbarmung und Mitleiden flehende Tochter und töten mit adeliger Hand die unglückliche Geschwächte, weil sie mit ihrer Sünde die Ehre des Hauses kränken könnte. Ein falscher Ehrbegriff macht Mitgefühl und Verständnis unmöglich und treibt die höheren Töchter in den Kindesmord, um ja nicht mit einem unehelichen Kind die Familienehre zu verdunkeln. Härter könnte die Kritik kaum sein.